Mal. Dass du da bist, Kingston. Hi, Cleve. Was ist los? Will Larry heute Abend nicht mehr auftreten? Es ist ein bisschen ernster als das. Larry Barkin wird nie mehr auftreten, Mann. Er ist tot. Hey, good looking. Lone Star von Kinky Friedman. Aus dem Amerikanischen von Hans-Michael Bock. Bearbeitung Wiglaf Droste und Christian Gasser. Regie Thomas Werner. Sind Fox und Cooperman schon da? Nein, ich habe erst dich angerufen. Und ich dachte, zwei Kriminalbeamte vom 6. Revier sind das Letzte, was du hier antreffen möchtest. Danke, Kumpel. Wir sind hier zwar im Village, aber diese Schnüffler legen sich bei jeder Gelegenheit mit mir an. Die mögen weder Country-Sänger, die sich als Amateurdetektive versuchen, noch sonst jemanden. Komm, bring es schnell hinter uns. Cleve war der Manager des Lone Star und ein Freund von mir. Er hatte als Roadmanager meiner Band angefangen, bevor mein Leben als simpler Country-Sänger mit gebrochenem Herzen Geschichte wurde. Aber das ist eine andere Story. Scheiße. Jetzt ging es um Larry Barkin, eine ansehnliche Primadonna von einem Country-Star, den ich schon damals in Nashville kannte, als wir beide noch nicht mal Nullen waren. In den letzten paar Jahren hat er einen Haufen Platten an einen Haufen einsamer Hausfrauen verkauft. Es traf sich gut, dass er die Gibson nicht mehr brauchte. Sie lag zerbrochen neben dem Klappstuhl, auf dem Larry hing. Das kannst du noch mal sagen. Mit der eigenen Gitarre zusammengeschlagen und dann mit dem eigenen Hals durchdrosselt. Charmant. Ich zündete eine Zigarre an und betrachtete Barkin, den Schwarm einsamer Hausfrauen. Rostrotes Blut in strohblond tupiertem Haar und kalifornische Gesichtsbräune auf der Kriechspur gegen Chartreuse. Schicke Stiefel, besser als meine. Was meinst du, Cleve? Woraus sind die? Tippe auf Brontosaurus-Vorhaut. Scheiße, wer zum Teufel kann sowas nur getan haben? Jemand, dem seine letzte Platte nicht gefallen hat. Etwas Grünes schaute aus der Brusttasche seines silberbestickten Cowboyhemdes und es war nicht Kermit der Frosch. Es war eine 2-Dollar-Note. Selbst unter Berücksichtigung der Inflation hatte Larry Barkin mehr bekommen, als er wert war. Was denkst du? Ich glaube, ich rufe jetzt die Cops. Du kannst ja bleiben, wenn du willst. Cleve zappelte nervös herum. Das kommt vom Tod. Larry Barkin war ein guter alter Freund. Gute alte Freunde sind solche, an denen man hängt, weil sie gute alte Freunde sind. Man kann sich einen Freund suchen und man kann sich in der Nase popeln. Aber man kann seine Freunde nicht am Sattel abwischen. Oh Gott. Ist es wahr? Detective Sergeant Buddy Fox und Detective Sergeant Mort Cooperman. Schon wieder so ein Fall von Déjà-vu. Ich kann kein Italienisch. Lass die Sprüche, Tex. Sag uns lieber, was du hier zu suchen hast, so ganz alleine. Mein Freund Cleve braucht eine helfende Hand. Ja, deshalb hat er ja uns gerufen. Cleve ist halt sentimental. Ich bin Country-Sänger, genau wie Larry Barkin einer war. Dann kannst du uns ja erzählen, wer Barkin so kompetent verabschiedet hat. Wen hast du hier gesehen, Tex? Also, ich bin eigentlich gerade erst gekommen. Ja, mach hin. Es war der unerfreuliche Abschluss eines unerfreulichen Abends. Ich erzählte ihnen das bisschen, das ich wusste. Larry trat zurzeit mit seinen Brüdern Jim und Randy im Lone Star auf. Larry Barkin and the Barkin Brothers. Cleve hatte bereits eine komplette Liste der Personen, die an diesem Abend in der Garderobe gewesen waren, an die beiden weitergegeben. Da waren mein Bruder Roger, direkt aus dem Herzen von Texas zu Besuch in New York, Chet Flippo, der gerade eine Hank-Williams-Biografie veröffentlicht hatte, Gunner, eine sehr ansprechende Braut, die Engländerin sein soll und Fotos gemacht hat, und Mike Simmons, selber Sänger, wesentlich talentierter als Larry, aber viel erfolgloser. Na, da habt ihr doch schon eine ordentliche Zahl von Verdächtigen. Vergiss dich selber nicht, Tex. Dies hier könnte interessant für uns sein. Lag in meinem Büro. Ich dachte, es wäre nur Fanpost. Adressiert an Mr. Larry Barkin, The Lone Star Café, New York. Ach, wann kam das? Gestern. Hab's liegen lassen und vergessen. Abgeschickt wurde schon vorgestern. Ja. Großer Manila-Umschlag mit Blockbuchstaben. Na und? Was zum Teufel ist denn drin? Noten. Hey, good looking. Von Hank Williams. Ich habe einen frisierten Ford und eine 2-Dollar-Note. I got a hot rod Ford and a 2-Dollar bill. And I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree. So if you wanna have fun. and come along with me. Say, hey, good looking. Die heutige Country-Musik hat nicht mehr den Reiz für mich wie ehedem. Aber Hank Williams besitzt seit vielen Jahren eine nahezu magische Wirkung auf Millionen Menschen, selbst als Toter. Wie wär's, wenn ihr ein bisschen mitsingen würdet? Fox und Cooperman schenken Cleve und mir ein mitleidiges Lächeln. Nur tote Country-Sänger sind gute Country-Sänger, schien es zu sagen. No matter how struggle and strive, I'll never get out of this world alive. Hey Mann, was läuft denn so? Schlummerus interruptus, Mann. Es war Rezzo, Redakteur des National Lampoon und der loyale, intelligente und geizige Vertreter der New Yorker Flohmarkteleganz. Er hatte mir bei meinen ersten Fällen beigestanden, weshalb ich in meinen schwächeren Momenten versucht war, ihn für meinen amerikanischen Dr. Watson zu halten. Hey Kinky, hast du schon die Zeitung heute gesehen? Hast du gelesen, was Larry Barkin gestern im Lone Star passiert ist? Dafür brauche ich die Zeitung nicht zu lesen, Kumpel. Ich habe die Action gestern Abend live mitbekommen. Oder besser tot. Scheiße, da bin ich wohl zu früh gegangen. Ernsthaft, Mann. Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand den Karl umgelegt hat. Ich habe den ganzen ersten Auftritt gesehen und der Karl war klasse, so dynamisch, so lebendig. Ja, yeah. Beim zweiten Auftritt war er dann etwas steifer. Hör mal, Ratzo. Sind dir irgendwelche merkwürdigen Gestalten aufgefallen, die gestern während der ersten Show im Lone Star rumhingen? Da machst du wohl Scherze, Mann. Wir sind hier in New York. Ja, ich weiß, wo wir sind. Trotzdem, du kannst mir helfen. Vielleicht war jemand da, der nicht merkwürdig aussah. Na, da kommt mir der Sache schon näher. Okay. Wir treffen uns in einer Stunde im Monkey's Paw. Kinky, it's Jesus here. You know, and I ain't no square. I mean, I've got these pictures of me and these statues. You know, they're everywhere. Ich hatte durch Cleve eine recht gute Vorstellung, wie die Liste der Verdächtigen aussah. Aber ich wollte es von Rezzo nochmal hören. Da war eine Blondine, eine Fotografin. Sie heißt Gunner. Komischer Name. Kinky auch. Ja, weiter. Dann war da ein glatzköpfiger Anwalt, der an alle Kokain verteilte. Die Beschreibung trifft auf fast alle zu, die ich kenne. Dann hör dir das an. Dein alter Kumpel Chad Flippo war da. Sehr intim mit Barkin, hat gerade eine Biografie über Hank Williams veröffentlicht. Ah, you're cheating hard, hab's noch nicht gelesen. Das Buch hat Nashville und die Liebhaber von Country-Musik allgemein in mindestens drei bewaffnete Lager gespalten. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Die Dritten halten es für ein bisschen Lalli da. Ich erzählte Rezzo die Sache mit dem Hank Williams-Song. Bisschen offensichtlich, nicht? Dein Freund Mike Simmons war auch da. Er spielte auf Barkins Gitarre und versuchte ihm einen Song oder sowas vorzuspielen. Da werde ich drauf. Verrückt, talentiert und frustriert. Einer der besten Country-Sänger, die ich kenne, aber er lässt halt keinen Drink stehen. Ja, Simmons war ziemlich angeschlagen. Ich dachte schon, dass er Barkins Gitarre zu schlagen will. Die Gitarre jedenfalls ist inzwischen samt Barkin hinüber. Muss ein Linkshänder gewesen sein, Watson. Woher willst du das wissen? Ah, ich hab's selbst probiert, mein Lieber. In einem meiner berühmten Sherlock-Experimente. Die Gitarre, mit der Larry Barkin umgebracht wurde, war auf der Oberseite des Schallkörpers aufgeschlagen. Versuch mal, eine Gitarre mit der Vorderseite nach unten in die Hand zu nehmen und von rechts zu schwingen. Da schneiden dir die Saiten in die Finger. So kannst du also keinen harten Schlag ausführen. Von links nach rechts aber geht es sehr gut. Na? Wie findest du meine Kombination? Oh, Bingo, Miss Marple. Du willst also den Fall lösen, Kingston? Ich glaube, ich tu's für Gott und die Country-Musik. Ich schuldete meiner Meinung nach Gott nicht viel und auch nicht der Country-Musik. And I'm proud to be an asshole from El Paso. Aye! Place where sweet young virgins are deflowered. I like it here. You walk down the street, deep in tacos, tacos, and the wetbacks still get 20 cents an hour. Aber ich steckte bereits bis zu den Rachenmandeln in dieser Sache. In eine Morduntersuchung zu geraten, ist so ähnlich wie an Drogen oder Alkohol. Manchmal muss man etwas finden, was man mag, und sich damit umbringen. Mein detektivischer Instinkt war erwacht. Das Ärgerliche war, dass fast alle Verdächtigen Freunde von mir waren. Aber was hieß das schon? Ich musste sie alle überprüfen und würde so den Täter wie von selber finden. So einfach war das. Ich ging rüber ins City Limits, um Simmons zu treffen. Chad Flippo. Ganze Weile nicht getroffen. Setz dich, was willst du trinken? Whisky, irischen. War mal ein ganz netter Laden hier. Im Hi-Fi verkehrten schon Charlie Parker und Edith Piaf. Das erzählt man so. Jetzt war das Hi-Fi bevölkert mit einer bunten Mischung verschiedenrassiger Paare, die der Gegend etwas Farbe verliehen. Die meisten schienen heterosexuell zu sein, aber man kann nicht alles haben. Haben die Bullen mit dir geplaudert, Chad? Korrekt. Was wollten sie wissen? Was wegen alter Falschparken-Tickets? Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht selbst fahre. Ausnehmend klug. Okay, Chester. Was hat sich am Donnerstagabend in Barkins Garderobe abgespielt? Spuck's aus, Kumpel. Barkin und ich kennen uns mehr oder weniger. Ich habe einige seiner Auftritte für diverse Blätter besprochen. Ich habe seine verzuckerte Musik nie gemocht. Er nicht meinen ätzenden journalistischen Stil. Aber wir beide hegten einen widerwilligen professionellen Respekt für die Arbeit des anderen. Na, spar dir den Lebenslauf, Chad. Komm zur Sache. Nun, ich war da eine ganze Weile und unterhielt mich mit Barkin. Vielleicht 15 Minuten. Diese Fotografin Gunner, irgendwas, war die ganze Zeit da und hat rumgeknipst. Der Barmann Cleve und dein Bruder Roger schauten kurz rein, während ich da war. Das war nach dem ersten Auftritt. Eine ganz gute Show übrigens. Fein, dass es dir gefallen hat. Einmal ging ich kurz raus, da lief mir Retzo über den Weg. Ich wollte ein Exemplar meines Buches über Hank Williams holen, um es Barkin zu schenken. Komisch. Eigentlich nicht. Ich verschenke das Buch sehr häufig. Das habe ich nicht gemeint. Komisch ist nur, dass das Buch weg war, als ich dort ankam. Ja, also ich signierte eins und brachte es nach oben. Your Cheating Heart. Packender Titel. Dir ist kein glatzköpfiger Anwalt aufgefallen, der Kokain an alle verteilt hat. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe ein gutes Auge fürs Detail. Er lachte in sich hinein, aber das Lachen schaffte es nicht ganz bis zu seinen Augen. Ich möchte auch dir ein Exemplar meines Buches geben. Aber nur mit Signatur. Er unterschrieb mit der linken Hand. Ich sagte nichts. You uppity women, I don't understand why you gotta go and try to act like a man. But before you make your weekly visit to the shrink, you better occupy the kitchen, liberate the sink, get your biscuits in the oven and your buns in the bed. That's what I to my baby said. Woman's liberation, it's going to your head. Get your biscuits in the oven and your buns in the bed. Ich nahm den Aufzug zum dritten Stock. Gunner war ansehnlich, blond, britisch. Sie machte rechtshändig etwas Tee, während ich mich im Wohnzimmer umschaute. Eigentlich war es gar kein Wohnzimmer. Es war ein Fotostudio mit zwei Teetassen darin. Kinky, ein Mann ist ermordet worden. Wenn ich mit Ihnen rede, dann nur, weil ich eine moralische Verpflichtung verspüre, dabei zu helfen, einen bösen, kaltblütigen Mörder zu fangen. Na, hört sich doch klasse an. Gunner erzählte mir nicht viel, was ich noch nicht wusste. Sie hatte die üblichen Verdächtigen getroffen, einschließlich eines glatzköpfigen Anwalts, aber kaum mit ihnen gesprochen. Sämtliche Filme, die ich in der Garderobe gemacht habe, musste ich bereits der Polizei übergeben. Die Aufnahmen von Barkin sind für ein großes europäisches Modemagazin. Country-Musik groß in Mode. Oder Europa eine etwas lange Leitung. Was ich allerdings noch habe, sind Kontaktbögen von einem Film, den ich an dem Abend gemacht habe. Die meisten Fotos sind von Männern, die am Washington Square Schach spielen. Aber hier... Ich beugte mich mit lediglich lauem Interesse und der Lupe über den Kontaktbogen und betrachtete oberflächlich einige der Aufnahmen aus dem Lone Star. Fast hätte ich es übersehen. Was hältst du davon, Gunner? Das ist auf dem Dach des Lone Star. Eine Detailaufnahme des berühmten Leguans, der die Fassade schmücken soll. Ich sehe noch was. Man sieht die hintere Wand der Garderobe durch die offene Dachluke. Schönes Licht. Und darauf ein Schatten wie ein Schattenbild. Eine Ente oder so, die jemand an die Wand wirft. Nein, leider falsch. Es ist das Bild eines Mannes, der einen anderen Mann erschlägt. Like you used to do. How come you treat me like a worn out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue. Why don't you love me like you used to do? Ärgerlich ist nur, dass es ein rechtshändiger Schatten ist. Doch wie ich sehe, bist du selbst Linkshänder. Und du bist sehr scharfsichtig, mein lieber Rätsel. Was sehen wir also? Wir sehen eine Überzahl von Linkshändern, den rechtshändigen Schatten eines Mörders und eine 2-Dollar-Note. Rätsel, mein Bruder Roger und ich saßen in meinem geräumigen und vom winterlichen Wind durchpeitschten Loft in der 199 B-Van-Dämm am Küchentisch. Wir lauschten dem rhythmischen Stampfen der lesbischen Tanzschule über mir und warteten, dass der Espresso kochte oder sonst was passierte, was auch immer zuerst käme. der Espresso kocht. Okay, du findest am Tatort $2 in Barkins Tasche. Der Hank Williams Song Hey Good Looking kommt per Post adressiert an das Opfer und vor der Mordzeit abgestempelt. Korrekt? Korrekt. Ja, und in diesem Song wird ein $2-Schein erwähnt. A Hot Rod Ford and a $2 Bill. Also ist derjenige, der Barkin die $2-Note gegeben und anschließend in die Tasche gesteckt hat, der Mörder und Absender des Songs. Aber wozu gibt er uns dieses offensichtliche Vorzeichen? Wozu diese Verbindung zu Hank Williams? Okay, okay. Was wissen wir inzwischen über Chad Flippo, über die Barkin-Brüder und über Hank? Flippo ist offensichtlich eine Art literarischer Leichenflatterer. Er schreibt nur über tote Leute. Und Your Cheating Heart unterscheidet sich laut Klappentext von anderen Büchern über Hank Williams, weil es Gedanken, Gefühle, Szenen und Geschehnisse beschreibt, die allein Hank Williams kennen konnte. Das ist bizarr genug, um mich zur Lektüre des Buches anzuregen. Roger, was weißt du über Larry? Irgendwelche Probleme? Larry Barkin und die Barkin Brothers. 7 goldene Schallplatten, 2-mal Country-Sänger des Jahres. 2 Brüder, Jim und Randy. Geboren im kleinen texanischen Dorf Medina. Alle Country-Sänger sind in einem kleinen texanischen Dorf geboren. Keine Probleme mit dem Gesetz? Eher irgendetwas Undurchsichtiges oder Fragwürdiges bei diesem All-American Boy? In Texas gab es vor etwa 5 Jahren einen unschönen Prozess zwischen Barkin und einem seiner ehemaligen Manager, inklusive einiger Country-Musik-Schlammschlachten. Sah aus, als ob der Typ Barkin finanziell hintergangen hätte. War ein Anwalt. Barkin hat damals eine hohe Abfindung von dem Typ erhalten. Natürlich sind nicht alle Anwälte Ganoven. Natürlich nicht. Wie hieß dieser Anwalt? Fischkin oder so ähnlich. Karl. Wie bitte? War der verdammte Anwalt Karl? Keine Ahnung. Oh, Cooperman, welche Freude. Ja, nun, vielleicht mordet er mit links, lässt sich aber rechts fotografieren. Und? Die insulare Schickse hat der Polizei die Kontaktabzüge übergeben. Ich werde nicht wiederholen, was Cooperman sagte, aber seinem Gedankenflug lag die Frage zugrunde, warum ich alle Welt in New York frage, ob sie Linkshänder sind, wo doch der fotografische Beweis vorliegt, dass der Mörder Rechtshänder sei. Du glaubst also immer noch, dass der Mörder linke Haken schlägt? Irgendwo steckt der Fehler. Ein rechtshändiger Schatten ist besser als gar kein Schatten. Nicht solange ein linkshändiger Irrer herumläuft und seinen nächsten Mord plant. Ja, dann werden wir also wieder von Hank hören. Da bin ich ganz sicher. Nichts ist gefährlicher als die Arroganz eines ravinierten Mörders. Und es ist mir bis jetzt nicht gelungen, auch nur das Mindeste zu beweisen. Die ganze Untersuchung geht in die Binsen. Nun sei doch nicht so hart zu dir. Du bist zu negativ. Das war es, Kumpel. Du hast es gerade gesagt. Ich muss diesen verdammten Kontaktbogen wieder in die Finger kriegen. Die alten Männer, die im Washington Square Park Schach spielen. And I'm proud to be an asshole from El Paso. Aye! Place where sweet young virgins are deflowered. I like it here. Was soll ich bloß mit diesem Kerl machen, Fox? Ich rufe ihn an und sag ihm, dass er auf dem falschen Dampfer ist. Und er nimmt das als Einladung, hier zu einem Schwätzchen aufs Revier zu kommen. Sorry, Sergeant. Aber ich würde sehr gern einen Blick auf den fotografischen Beweis werfen, der zeigt, dass der Mörder Rechtshänder ist. Coopermans kleine, brennende Augen durchbohrten mich wie Pisse den Schnee. Fox, zeig ihm die Fotos. Schau's dir an und verschwinde. Seine Augäpfel machten noch immer Überstunden in meine Richtung. Ich möchte dir noch etwas sagen, mein Freund. Wenn da nicht dein Kumpel wäre, dieser Manager von dem Club Cleve. Da, Cleve, der dir ein Alibi gibt, dann wärst du selbst einer unserer Hauptverdächtigen. Cleve rief mich an, nachdem Barkin hinüber war. Ach, geschenkt. Hier, Rechtshänder, ohne den Schatten eines Zweifels. Selbst du musst das zugeben, Tex. Nein. Seht ihr die alten Männer, die im Washington Square Park Schach spielen? Ich habe schon die ganze Zeit gewusst, dass etwas auf dem Kontaktbogen merkwürdig ist. Hä? Na, das schwarze Feld ist jeweils rechte Hand vom Spieler. Na und? Das weiße Feld muss rechte Hand vom Spieler sein. Na, das spielen wir mal durch. Gib her. Fox, Labor. Was ist mit dem Hank Williams-Song, der mit der Post kam? Ach, ihr Country-Sänger habt doch nur Country-Musik im Kopf. Wir gehen dem nach. Siehst du den Haufen hier? Weißt du, was das ist? Ja, Quittungen für deine Steuererklärung. Das sind 24 ungeklärte Mordfälle neben einer kalten Tasse Kaffee. Geh spazieren. Ich war mir nicht sicher, ob Fox und Cooperman überhaupt Hank Williams kannten. Aber ich wusste, dass Hank Fox und Cooperman nicht kannte. Er war fast seit 43 Jahren tot. Nicht hundertprozentig. Leute hörten immer noch Hanks Worten und Hanks Stimme zu. Und ein Zauber umgab diesen Mann, der die sterblichen Grenzen von Geografie, Kultur und Zeit überwunden hatte. Hey Kingster, wir haben wieder einen. Ganz ruhig, Kumpel. Was für einen hast du wieder? Einen Song, Mann. Es war wieder ein Hank Williams-Song in der Post. I'll guess if my hot rod stoker will get hotter than a poker. You'll be broke, but I'll be broker. Tonight they're setting the woods on fire. Und an wen ging die Post diesmal? An die dicken, freundlichen Brüder Bubba und Blaine Borgelt aus Texas. Im Manila-Umschlag mit Blockbuchstaben. Montagabend treten sie im Lone Star auf. Mama, dein Matzeknödel ist so groß wie der Koch von Mike Simmons. Ist er gut? Hey, mach dir keine Hoffnung auf meinen Knödel. Kein Hunger. Hast du was bestellt außer Gewürzgurken? Habe schon. Papstnase. Was zum Teufel ist eine Papstnase? Putenarsch. Ich möchte deinen Appetit auf eine Papstnase nicht zügeln, Rezzo, aber lass uns mal den Text von dem neuen Song durchgehen. Heute Nacht zünden wir die Wälder an. Der Song ist geradezu eine Truppenschau für ein kriminelles Gehirn. Ich glaube nicht, dass der Mörder mit dem Song die Methode verrät. Wie er es tut und warum, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er es tun will. Er gibt uns einen Hinweis, er spielt mit uns. Und dass er Hank Williams als Boten benutzt, ist das Aufschlussreichste, was wir über ihn wissen. Wie wär's mit einem heißen Schürhaken? We'll get the heart than a poker. Rezzo, wir sind nicht in einer englischen Jagdhütte, wir sind in New York City. Na, schon gut, Sherlock. Aber was ist hiermit? 2 Schüsseln Chili. We'll order up 2 bowls of chili. Vielleicht will der Mörder das Chili vergiften, weißt du? Man kann schon am normalen Lone Star Chili sterben. Nein, wir müssen Montag alle in den Club gehen und den Mörder schnappen. Und dazu brauche ich dich, Rezzo. Du bringst ein gewisses Maß an Naivität in die Untersuchung. Du bist eine Papstnase, Kingster. A broken heart. Die Vorgruppe brachte die 20-minütige Folter des musikalischen Vorspiels hinter sich. Aus der Damentoilette des Lone Star drangen wütende Schreie und ein außer Atem geratener Mike Simmons. Rezzo belagerte mit ein paar Leuten lautstark einen Tisch in der hinteren Ecke und ich paffte an meiner Zigarre und ließ meinen Gedanken einen kleinen Auslauf in der Prärie, als mich britisches Gelächter und ein Lichtblitz blendeten. Ich fürchte, das war sehr unprofessionell von mir. Aber du warst so ein Ebenbild der Beschaulichkeit. Wo warst du, als ich abgedrückt habe? Ach, Nashville und Vancouver. Das ist eine sehr weite Reise auf einem Barhocker. Ich komme ganz schön rum. Kommst du mit in die Garderobe? Ja. Cleve hat mich gebeten, ein paar Fotos zu machen von Bubba und Blaine. The story of a broken heart. Hallo Blaine. Haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Eine Ewigkeit. Halten wir den lieben Gott da raus, Jungs. Seid ihr nervös? Wegen der Show. Show? Wegen der anderen Sache. Warum zum Teufel habt ihr Jungs diesen Gig bloß angenommen? Falls ich nicht zu persönlich werde. Einfach nur so? Nur so. Man kann sich vor dem Leben nicht verstecken. Verstecken. Außerdem ein Gig. Gig. Ist ein Gig. Gig. Das ist die rechte Einstellung, Jungs. Ein Gig ist ein Gig. Hey, Gunner. Wie wär's mit ein paar Aufnahmen? Okay, und jetzt komm mal hier rüber, Jungs. Kann ich dich mal einen Moment allein sprechen, Kingston? Was gibt's denn? Sind doch noch alle am Leben. Hör zu, Kinky. Erstens schwirren Fox und Cooperman hier rum. Und zweitens ist etwas aus meinem Büro verschwunden. Was denn? Noten? Nein. Normalerweise kommen hier nur Kartons mit Jack Daniels weg. Okay. Die Barmänner beklauen dich von vorn bis hinten. Aber diesmal hat jemand ein Foto aus meinem Büro mitgehen lassen. Ein Foto? Ein altes von Hank Williams. Mit Signatur. Los, Cleve, komm mit aufs Bild. Setz dich zwischen Bubba und Blaine. Und du, Kinky, du gehst an Babas andere Seite. Okay, und setz deinen Hut wieder auf. Und smile, cheese, say shit. Und bald schon war alle Welt mit auf den Fotos. Außer Mother Mabel Carter. Das ist Country-Musik. Eine große Familie. fast. And I just couldn't come up with anything other than, it's good to be back. Wer war heute bei dir im Büro? Frag was Einfacheres. An die 100 Leute. Gunner, Simmons, dein Bruder, was weiß ich wer. Wo ist eigentlich Roundman, der Soundman? Hab ihm heute freigegeben. Der Kerl da ist noch ein bisschen grün, aber er schafft die richtige Abmischung noch kurz vor Schluss der Show. Okay, das sind nicht die Everly Brothers, aber im Studio machen sie eine bessere Figur. Aber sie sind Brüder, das macht sich gut im Country-Geschäft. Hast du nicht auch einen Bruder, Cleve? Nein, ich bin Einzelkind. Egal, von den beiden ist auf jeden Fall keiner Mr. Charisma. Ey, dein Kumpel Flippo hat nach dir gefragt, vorhin im Büro. Er ist jetzt im Andenken-Kiosk und verkauft seine Bücher. Stimmt, auch Hortenstab trage ich in jungen Jahren. Hi, Chad, wie laufen die Geschäfte? Genau dich habe ich gesucht. Wie weit bist du mit dem Buch? Ich dachte, die Informationen darin könnten dir vielleicht weiterhelfen. Ich war so weit wie mit dem Fall Barkin. Aber ich musste etwas sagen. Weißt du, das Gute daran ist, dass es Gedanken, Gefühle und Szenen und Geschehnisse enthält, die allein Hank Williams kennen konnte. Freut mich, dass es dir gefällt. Schönen Gruß von Gunner. Sie sagte, sie müsse weg. Ja, yeah, übrigens, neulich abends im High Five, als du mir das Buch gabst. Woher hattest du den 2-Dollar-Schein? Larry hat ihn mir gegeben. Larry Barkin. Oh Gott. Guten Abend, Sergeant. Sagen Sie, Cooperman, haben Sie in dieser Gegend einen Glatzkopf gesehen? Nein. Was ist passiert? Hat er dir dein Handtäschchen geklaut? Hören Sie, Sergeant, wo wir hier so nett beisammen sind, möchte ich mal was wissen. Ja, das glaube ich gern. Wenn heute was passiert, dann haben wir doch 2 Songs und 2 Morde. Stimmt's? Ich nahm an, dass selbst Cooperman mir folgen konnte. Genieß doch einfach die Musik, Tex. Weshalb der Killer eine so kuriose Methode gewählt haben könnte, um seine Morddrohungen zu verbreiten, weiß ich auch nicht. Wir verfolgen im Moment eine Reihe von Spuren, aber im Augenblick gibt es keine Verdächtigen. Ja, wir arbeiten dran. Anlage des Lonestar sieht die gesamte Musikanlage absolut brillant, neuester Stand, technisch perfekt. Muss Country-Musik verboten werden? Tonight we're having fun. We'll show the folks a brand new dance that never has been done. A brand new dance. Der Mörder hat diese Zeilen einer Art zum Leben erweckt, wie sie sich Hank Williams niemals erträumt hat. Wie meinst du das? Ich kannte mal diesen Gefängnismenschen unten in Texas. Er hat mir erzählt, wie eine Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl vor sich geht. Ach. Er sagte, sie würden die Verurteilten immer viel fester anschnallen, als man für nötig hält. Wenn man es nicht täte, würden sie aufstehen und rumtanzen. Du meinst, jemand wollte Baba tanzen sehen? Jemand, der das Leben mit den Augen des Bösen betrachtet. Du hast das Vorzeichen im Song nicht entdeckt, weil du ein normales Hirn hast. Vielleicht ist das nicht der rechte Ausdruck. Einfallsreich, kindlich, vertraulich. Wir haben den Brand New Dance Montagnacht auf der Bühne des Lone Star gesehen. Schockierend, Charles. Technisch ist das kein Problem. Ich habe mich inzwischen erkundigt. Vermutlich war der Gitarrenverstärker nicht geerdet. Da bestand eine Spannung von 120 Volt. Babas Körper schloss den Stromkreis. Mit seinen durchschwitzten, salzgetränkten Klamotten war er gegen Ende seines zweiten Auftritts der perfekte menschliche Leiter. Und das war's. Das ist schockierend. We'll show the folks a brand new dance that never has been done. Hi, Kinky. Hübsches Plätzchen. Yeah. Ich bemühte mich um eine Ökonomie der Worte. Habe ich dich lange warten lassen? Yeah. Frauen fliegen auf den starken, schweigenden Typ. Yeah, yeah. Ist das alles, was du zu sagen hast? Yeah? Außer in den Fällen, wo sie den höchst geschwätzigen, unentschlossenen Typ bevorzugen. Ich hatte beides drauf. Ich glaube, du sagst yeah, weil die Leute glauben sollen, du seist ein harter Kerl. Manchmal in extremen Situationen wechsle ich schnell zwischen beiden Rollen. Falls nämlich die Frau einen Kerl mochte, der mit seiner Identität Probleme hatte. Du bist doch eigentlich gar kein harter Kerl, oder? Nicht wirklich. Ich sag nur ganz gerne immer yeah. Es erinnert mich an irgendeinen Beatles-Song. Hunger? Ich sterbe vor Hunger. Fein, dann bestellen wir ein paar große, haarige Steaks. Klingt verführerisch. Yeah. Wein? Kannst du auswählen. Lass stets die Frau den Wein auswählen. Das lässt dich feinfühlig und unschuldig erscheinen. Es ist außerdem meistens billiger. Hast du den schon mal probiert? Sie bestellt eine sehr teure Flasche französischen Wein. Ich verstand nicht genug von Fröschen, um das Etikett lesen zu können. Ich hoffe, es ist ein gutes Jahr. Ja, also bislang war es ziemlich beschissen. Ich weiß nicht so recht, aber für mich begann das Jahr ziemlich langsam. Nach einer Weile nahm es an Drive zu und das Leben wurde lediglich langweilig. Dann, als es gerade den Anschein hatte, als würde sich der Wurm des Schicksals in meine Richtung bewegen, taucht dieses Brüderpaar im Lone Star auf und verwandelt mein ganzes Leben in ein ekelhaftes, mörderisches Kuddelmuddel. Ich weiß nicht, vielleicht wird ja das nächste Jahr besser, wer weiß. Ich sprach vom Wein. Hast du irgendwas? Irgendjemand ist in mein Apartment eingebrochen. Oh je, hast du die Bullen gerufen? Ja, die kamen und gingen. Ich bin völlig fertig, sage ich dir. Fehlt was? Was glaubst du, fehlt wohl? Na, keine Ahnung. Irgendetwas fehlt in jedem Leben. In meinem ganz sicher. Ich habe Angst. Erzähl mal. Sie sah zu schön aus, als dass man ihr trauen konnte. Ich wusste nicht einmal sicher, ob die Fotos, die sie gezeigt hatte, wirklich zu dem Zeitpunkt gemacht worden waren, wie sie behauptete. Jedenfalls hatte sie ein unheimliches Talent, in der Nähe zu sein, wenn mysteriöse Morde geschahen. Und das Lone Star hatte sie Montagnacht verlassen, ehe jemand den Saft andrehte und Baba tanzen ließ. Warum ging sie ausgerechnet vor dem letzten Song? Es fehlen alle Abzüge, Kontakte und Negative von allem, was ich je im Lone Star fotografiert habe. Eine Eingebung durchzuckte mich. Gunner klang fast wie Gunneth, jiddisch für Dieb. Könnte es sein, Gunner, dass nicht nur deine Bilder verschwunden sind, sondern auch ein signiertes Foto, das ursprünglich in Cleves Büro gehörte? Ach, und warum hast du es mitgehen lassen? Es hat mich sehr vereinnahmt. Feingekörnte Struktur, weiter Himmel, ein Hauch 50er Jahre. Gunner, was genau ist auf dem Bild? Ein großer, schlanker Mann mit weißem Cowboyhut. Zwei kleine Jungs mit niedlichen, kleinen, identischen Cowboyanzügen. Die stehen neben einem Schild, auf dem steht Howie's Number One Barbecue. Ein ganz kontrastreicher Abzug. Erinnerst du dich an die Unterschrift, ein Datum oder so? An die Unterschrift nicht so genau. Aber das Datum war der 31. Dezember 52. Das ist der Geburtstag meiner Mutter und in ein paar Tagen ist das 43 Jahre her. Weiter Himmel, identische Cowboy-Anzüge, Mams Geburtstag. Erinnerst du dich sonst noch an was? Ach, du machst dich über mich lustig. Weißt du, wer das auf dem Foto war? Nein, aber er hatte die traurigsten Augen, die ich je gesehen habe. Wer ist das? Hank Williams. Oh mein Gott, shit. Du machst Witze. Ich wünschte, es wäre so. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long. When time goes crawling by. Schwarz-Weiß. Hat der Drogendealer mir gegeben. Es geht nur einen Kanal. Wenn du lauter machen willst, nimm die Zange. Mann, der Apparat hätte wahrscheinlich mehr Wirkung, wenn man ihn zerkleinert durch die Nase genießen würde. Hast du eigentlich mit Larrys Brüdern gesprochen? Ja, sie sind zurück in Nashville. Larry hatte immer 2-Dollar-Scheine dabei, als Talisman. Er verteilte sie, damit die Leute sich an ihn erinnerten. Also nichts. Razzo rief heute an. Er hat in der Zeitung gelesen, dass ein Anwalt namens Fishkin sich umgebracht hat. Was bedeutet das jetzt? Dass er noch seltener im Büro ist. Nein. Das heißt, Bruder, er ist kein Verdächtiger mehr in unserem Fall. Es sei denn, die Morde hören plötzlich auf, aber das glaube ich nicht. Jesus, was wissen wir eigentlich genau? Der Killer hat 2 Songs verschickt, beide mal den Empfänger ermordet, beide waren Country-Sänger, die im Lone Star auftraten. Der Killer ist Linkshänder. Er kennt sich gut genug mit Elektrizität aus, um einen Kurzschluss in der Gesangsanlage auszulösen. Und er kennt Hank Williams in- und auswendig. Jede Nuance jederzeit. Er hat einen Doktor in Physiologie und er hat ein cold, cold heart. why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Roger und ich zogen uns mit Wiederholungen von Quincy und der Lektüre von Flippos Hank Williams Biografie zurück. Überall, wo ich hinblickte, sah ich Hanks traurige Augen. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Den Text von Cold Cold Heart hat er Paul Gilley abgekauft. Wusstest du das, Bruder? Interessant. Einen seiner Songs verkaufte er für 2 Flaschen Southern Comfort an Little Jimmy Dickens. Hanks kurzes, unruhiges Leben durchblitzte unser Bewusstsein wie der Meteor, der es war. Prozesse, Scheidung, Rhinestones, Schusswaffen, Drogen, Alkohol, Schmerz, Einsamkeit, frühzeitiger Tod. Auch interessant. In Hotels checkte er als Herman P. Willis ein. Und selbst ein gut informierter Veteran wie du hat das nicht gewusst. Hier, ich bin schon bei der berühmten Show im Januar 1953 in Canton, Ohio, in der Hank niemals auftrat. Sein Chauffeur hatte ihn in einer morphiumverhangenen endlosen Nacht davor in einem Cadillac durch zahllose Städte in 4 Südstaaten gefahren. In Oak Hill, West Virginia, stellte der Chauffeur fest, dass Hank seit vielen Stunden tot auf dem Rücksitz hing. In Canton machte jemand eine Ansage, Hank sei gestorben. Und dann spielte die Band I Saw the Light hinter dem geschlossenen Mühlenvorhang. Ja, yeah, er bekam das größte Begräbnis, das die Südstaaten je gesehen hatten. Steht da auch, durch welche Städte die Route ging? Montgomery, Chattanooga, Knoxville, Rutledge, Bristol, Cedarville, Chilhowee, Marion, Wytheville, Bluefield, Princeton, Berkeley, Willis Branch und schließlich Oak Hill, West Virginia. Steht da auch, wann das war? Nee. Hier nicht. Ich lese nur ungern Biografien. Das reale Leben ist schon langweilig genug. Es war in der Silvesternacht 1952. Roger, wir müssen das verschwundene Foto wiederfinden. Oh, they ain't making Jews like Jesus anymore. They don't turn the other cheek the way they done before. He started into shouting and spitting on the floor. Leg los. Ich möchte, dass du im Lone Star auftrittst, Kingston. Sag mir dein Preis. Mit Geld kann man vielleicht einen Hund kaufen, aber nur mit Liebe erreicht man, dass er mit dem Schwanz wedelt. Wie wäre es, wenn wir den verdammten Schwanz mit $5,000 zum Wackeln bringen? Ich habe viel zu tun. Zu tun? Das Lone Star ist proppenvoll. Das Publikum herzukriegen ist zurzeit kein Problem. Das Problem ist, jemanden zu finden, der im verdammten Club auftritt. Warum zum Teufel willst du mich? Ich bin momentan nicht glücklich mit dem Lone Star. Weißt du noch, wie es früher war? Noch vor ein paar Jahren haben wir zusammen aufgespielt. Ein Albtraum in Kokain. Swimmingpool hinter dem Haus. Kids in kleinen Cowboy-Anzügen, die mit Spielzeuggewehren rumballerten. Wie in meiner Kindheit in Kentucky. Ich dachte an die beiden kleinen Jungen auf dem Foto, das ich nie gesehen hatte. Es kam mir immer wichtiger vor. Wo konnte es sein? Wir müssen den Eindruck überwinden, dass Lone Star sei verhext oder verflucht. Die Mörder hatten vermutlich nichts mit den Auftritten im Club zu tun, aber du weißt, was die Leute sich alles zusammenreimen. Ja, die glauben, da gäbe es eine Verbindung. Genau. Du bist perfekt der Mann, der New York City für die Country-Musik retten kann. Welche Blume hättest du gern? Sehr witzig. In deiner Garderobe. Wenn auch etwas makaber. Wann soll der Auftritt sein? Silvesterabend. Okay. Ein Gig ist ein Gig. Ich nehme an. Schließlich war es für Gott und die Country-Musik. Noch 6 Tage, um alles zu erledigen. 6 Tage, um das Leben zu genießen. Man konnte fast hoffen, dass es noch eine ganze Woche war. Weihnachten kam und ging wie eine Elfe aus der Hölle. Und nun lag ein großer brauner Umschlag mitten auf meinem Schreibtisch. Der Song über den Holzindianer hatte eine Menge zu bieten. He always wore his Sunday feathers and held a Tommy Hall. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Kalijah. Jemand wollte meinen Skalp rauben, ehe dieser Aufstand aus der Tür kroch. Mir hatte der Song über diesen Holzindianer, der sich in eine Squaw aus Holz verliebt, eigentlich immer besonders gut gefallen. Oh, Kalijah, he never got a kiss. Is it any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head. Bledsoe, ich brauche deine Hilfe. Kannst du einen Sicherheitstrupp für meinen Auftritt organisieren? Die Post war da. Mit Musik. Ich besorge die Village Irregulars. Reicht das? Hm. Ich rede morgen auch mal mit Fox und Cooperman. Wir werden bereit sein. Wir wissen nur noch nicht, wofür. Hast du über Simmons nochmal nachgedacht? Ja. Ich habe seinen Bruder Andy getroffen. Mike ist offenbar ziemlich frustriert. Er hat nicht viele Chancen. Hat nie im Opry gespielt und hat es nicht geschafft, was seine Country-Musik erreichen wollte. Ein Bruder. Interessant. Hat Simmons mal in West Virginia gelebt? Ja, er hat eine Zeit lang dort gespielt. West Virginia. Das ist eine der wenigen Gegenden dieses Landes, um die die Indianer niemals gekämpft haben. Hatte irgendwie ein schlechtes Karma, verfluchtes Land und so. Für Hank allemal. Er starb dort. Time to resign from the human race. Wipe those tears from your lovely face. Baby, wave to the man in the old red caboose. Hey, ein AAA-Straßenatlas, was soll das? Willst du dich vor meinem Auftritt verdrücken? Ach was, guck hier. Alabama, Tennessee, Virginia, West Virginia. Seite 145, los, schlag schon auf. Hey, Kinke, ist das dein Base Ale? Nicht schlecht. Ich hab nur Herpes, aber keine Angst, ich werde es nächste Woche in der Nulltarifklinik untersuchen lassen. Was ist denn mit all diesen Kuhdörfern? Das sind keine Kuhdörfer, das ist nur nicht New York. Meine ich doch. Wir sind auf Hanks letzter Fahrt. Rutledge, Cedarville, Chilhowie, Marion. Warte, ey, stell das Bier woanders hin. Ich entfernte den Humpen von der Oberfläche der Karte. Ein dunkler Kreis spannte sich von Chilhowie bis Oak Hill. Jesus Christ. Retzel, das ist es. Ich hab's. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Yes, Virginia, es gibt in New York eine Person, die sich für Hank Williams hält und sich die Zeit mit Morden vertreibt. Yes, Virginia, es sind schon zwei Leichen im Zusammenhang mit dem Lone Star Café angefallen und nun werde ich selbst dort auftreten. Yes, Virginia, raffinierter Zug. Gestorben am 2. Januar 53, sagen Sie? Ah ja, 10 Jahre alt. Chilhowie. Ja, danke. Wenn ich bedachte, in was für eine Sache ich mich gerade stürzte, geriet ich beinahe in Panik. Außerordentlich mutig von dir, Silvesterabend im Club zu spielen, Kinky. Hast du eigentlich mein Foto schon wieder gefunden? Interessantes besitzanzeigendes Pronomen. Diese Hank-Williams-Figur mit den zwei kleinen Jungs. Noch nicht. Ich war heute auf der Suche nach Cleve. Aus unerfindlichen Gründen ist er ins Gramercy Park Hotel gezogen. Wusstest du was davon? Nein. Warum das? Ich bekam Lust auf eine Liebesaffäre mit ihrem Akzent. Hey, wollen wir uns diese Woche noch mal sehen? Ich habe viel zu tun. Vielleicht nach der Show. Ich habe dich ja noch nie in Aktion gesehen. Musikalisch gesehen oder in sonstiger Funktion? Nun, vielleicht werde ich gar nicht auftreten. Es ist eine Art Tradition in der Country-Musik, einfach nicht zu erscheinen. Erhöht die Spannung bei den Fans. Diese Hank-Williams-Figur tat es häufig. Wenn du die Show am Silvesterabend schmeißt, dann hast du keine Haare auf dem Arsch. Just in case there's somebody that thinks the Kingster is a sexist, there's always somebody who thinks that. I would just like to remind you that I'm not a sexist. I'm merely holding up a mirror to sexism. Thank you very much. You uppity women, I don't understand why you gotta go and try to act like a man. Ich hatte mich nie für besonders macho gehalten. Aber umgekehrt wollte ich auch nicht, dass irgendwer herumrannte und behauptete, ich hätte keine Haare auf dem Arsch. Klasse Show, Kingster. Wir haben schon die halbe Miete. Ja, die Leute sind gut drauf. Der erste Auftritt war gut gelaufen. Die Menge der Neugierigen war wie morbide Motten zum Leichentüchlein geströmt, das über dem Laden schwebte. Sie erhofften wohl live bei einem Mord dabei zu sein. Bislang musste ich sie enttäuschen. Toller Auftritt, Kinky. Yeah. Habt ihr Roger schon gesehen? Nein, aber es ist proppenvoll unten. Da herrscht der Wahnsinn. Fox und Cooperman habe ich gesichtet. Und der Rest ist auch geregelt. Mann, der Betrieb hier oben ist ja wahnsinniger als in einer Methadonklinik kurz vor Dienstschluss. Was hast du denn da? Ich hab's gefunden, Kinky. Das Zimmer im Gramercy Park Hotel ist ein gottverdammtes Hank Williams Museum. Roger zog eine Zimmerspeisekarte unter seinem Mantel hervor und klappte sie auf. Der gute alte Hank. Das ist womöglich das letzte Autogramm, das er gegeben hat. Und kann eine Menge wert sein. Howie's Number One Barbecue. Am 31. Dezember 1952. Die Kinder auf dem Foto hatten jenes linkische, ertappte, reizende Aussehen, das man bei Kindern aus den 50er Jahren häufig findet. Wie die Kinder im Publikum von Groucho Marx und Beaver Cleaver und seinen Freunden. Einer der kleinen Jungen wird heute Nacht versuchen, mich zu töten. Buster, noch 5 Minuten! Thank you very much. Well, a redneck nerd in a bowling shirt was a guy with a Lone Star beard. Talking religion and a politics for all the world to hear. Oh, they ain't making Jews like Jesus anymore. They don't turn the other cheek the way they done before. Time when coffee with a friend was still a dime, and everything's been sold American. The early times is finished, and the want ads all are red. Everyone's been sold American. Der Auftritt verlief außerordentlich gut. Zum Schluss erklärte ich dem Publikum, es sei mir eine finanzielle Freude gewesen und ermahnte sie beim Fahren, die Autos nicht zu vergessen. Ich beendete die Show mit All the Hell Breaks Loose, was sie kurz darauf auch tat. And I'd just like to remind you folks, if you're driving this evening, don't forget your car. Lord have mercy. Turn out the lights, honey, turn on the news. God save the queen and the kangaroos. And what kind of rubbers did Joseph use before all hell broke loose? Time to resign from the human race. Thank you very much. Moment bitte. Komm rein. Willst du dein Geld? Unter anderem das hatte ich im Sinn. Ich zähle gerade noch die Einnahmen. Du raubst mich richtig aus. Du kriegst deine 5% vom Eintritt. Eine wahre finanzielle Freude für dich, Kumpel. Musik in meinen Ohren. Zigarre? Hast du eigentlich Flippos Buch gelesen? Ja, er hat da einigen ungenauen Scheiß drin, aber im Ganzen ist es nicht schlecht, wenn man sich für Hank Williams interessiert. Cleve, vergiss das Geld mal für eine Minute. Wirf lieber mal einen Blick auf diese Karte. Was soll das? Hast du vor zu verreisen? Nicht ganz. Schau hier, Virginia, West Virginia, Hanks letzte große Fahrt. Kommt dir was bekannt vor? Ja, was weißt du? Von Chill Howie zu Howie's Number One Barbecue ist es nicht weit. Sehr raffiniert. Mach weiter. Ein Nerv zuckte unter seinem linken Auge. Langsam wich die Farbe aus seinem Gesicht. Zu dem Zeitpunkt, als Hank durch Chill Howie kam, warst du dort. Du bist kein Einzelkind. Du bist auch nicht in Kentucky aufgewachsen. Du hattest einen Bruder, der mit 10 Jahren starb. 2 Tage nach dem Tod von Hank Williams. Du warst 12. Stimmt's? Das ist graue Vorzeit. Das mag graue Vorzeit sein, aber dies hier hat man erst vor 3 Stunden aus deinem Hotelzimmer geholt. Zimmerservice. Cleve zitterte. Er starrte durch das Foto hindurch und sein Bruder Joe, er selbst und Ol Hank starrten zeitlos, mühelos zurück. Ich bin Hank Williams. Ich bin nicht schuld am Tod meines Bruders. Ich bin Hank Williams. Ganz cool, Cleve. Ich bin Hank! Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Elijah's a cold. Mit einem Tomahawk? Und du allein gegen Hank Williams? Du bist ein Held, Kinky. Eine Tomahawk-Wunde im Unterleib kann eine sehr ernste Sache sein, wenn man sie nicht sofort behandelt. Ich versuchte, heldenhaft auszusehen. Wirklich raffiniert, Sherlock. Wie bist du nur darauf gekommen, so weit in der Vergangenheit nach dem Motiv zu suchen? Mein lieber Ratzo, das Muster war schon ziemlich früh deutlich. Betrachte mal die Opfer. Was siehst du? Okay, wir haben Larry Barkin, Baba Borgelt und dich. Fast. Alles Country-Sänger, die schlechte Entscheidung getroffen haben, im Lone Star Café aufzutreten. Da ist noch etwas mehr, Ratzo. Es ist so offensichtlich, dass man es leicht übersieht. Cleve hat nicht einfach Country-Sänger umgebracht. Er tötete Brüder. Hm. Einen von den Barkins, einen von den Borgels. Und weil Roger zufällig in New York war, kam ich ja auch auf die Liste. Ja, aber warum Cleve? Cleve glaubt, dass er Hanks Reinkarnation ist. Er ist davon besessen, dass niemand Hanks Erfolg in den Schatten stellt. Er fühlt sich bedroht, wenn er meint, Hank hätte sich bedroht fühlen können. Cleve ist einer der kleinen Jungs auf dem Chilhowie-Foto. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der reale Hank Williams starb irgendwann in der Nacht des Tages, an dem das Foto gemacht wurde. Wie ich beim Standesamt in West Virginia erfuhr, starb Cleves kleiner Bruder Joe 2 Tage nach Hanks Tod. Vielleicht hat Cleve einen Schuldkomplex wegen des Todes seines Bruders. Oder er selbst hat ihn getötet. Das wissen wir nicht, aber eins ist sicher. Er war nicht seines Bruders Hüter. Jetzt unterziehen ihn die Psychoklempner einer Generaluntersuchung vom Hals aufwärts. Seine Stimme und sein Verhalten haben sich drastisch verändert. Kein Zweifel. Der hat eine Schraube locker. Was macht eigentlich Gunner? Ach, bevor ich's vergesse, hier, Post. In einem großen Manila-Umschlag mit Blockbuchstaben befand sich ein Foto. Es war eine Aufnahme von mir, wie ich ziemlich angehauen auf einem Barhocker des Lone Star sitze. Dazu neue Noten. Ich werde ewig an die Zeit denken, die wir gemeinsam verbracht haben. Lass es uns bald wiederholen. In Liebe, Gunner. Zigarre? Ach, Ratzo. Du bist wie ein Bruder zu mir. I can't help it if I'm still in love with you. Lone Star von Kinky Friedman. Aus dem Amerikanischen von Hans-Michael Bock. Bearbeitung Wiglaf Droste und Christian Gasser. Die Rollen und ihre Darsteller. Kinky, Wilfried Schmickler. Cleve, Peter Kaganovic. Redzo, Klaus Huber. Roger, Gerd Köster. Gunner, Ruth Schiffer. In weiteren Rollen Markus Alexander Becker, Frank Gosen, Leonhard Mader, Jochen Malzheimer, Roland Nelei-Mischkis und Bernd Rieser. Ton und Technik Otto Fries und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Thomas Leutzbach. Regie Thomas Werner. I can't help it if I'm still in love with you. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1996.